Siehst du nicht, dass Allah euch all das, was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat und ebenso die Schiffe, die nach seinem Befehl auf dem Meer fahren? Und er hält den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt, außer mit seiner Erlaubnis. Gewiss, Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig und barmherzig.